Entschuldige, Flora, aber das hängt zu hoch. Findest du? Und das dort links muss frei hängen. So ein Bild duldet nichts neben sich. Ach, am besten hängst du deine Bilder selbst. Wieso deine Ausstellung? Ich bin Künstler, kein Handwerker. Heute ist Samstag. Morgen am Sonntag ist die Vernissage. Wenn wir jetzt nochmal alles neu hängen, schaffen wir das nie. Okay, dann lass es. Arschloch. Schlössers Geheimnis oder Frauenmorden anders. Kriminalhörspiel von Felix Hubi. Wenn sie diesmal nicht anständig verkauft, suche ich mir eh eine andere Galeristin. Ja, Schlösser hier. Ah, du bist's. Wir müssen vor der Vernissage noch miteinander reden. Ajo. Du kennst meine Bedingungen. Ich lass mich nicht ausbeuten, schon gar nicht von dir. Guckst du schon wieder? Guckst du schon wieder, na und? Mein Verstand ist glasklar. Gerade wenn ich eine schöne Linie gezogen habe. Also, was ist? Du kennst meine Bedingungen. Du willst mich erpressen, Schlösser? Erpressen? Ich will, was mir zusteht, Birgi. Du glaubst doch immer, dass dir immer alles zusteht. Genau. Ciao, Urs. Ciao, Verräter. Kommst du endlich? Augenblick noch. Ajo, ich brauch dich noch mal. Das Bild mit der Ulanova. Ajo. Ajo. Wer ist da? Und jetzt das Wetter. Über ganz Baden-Württemberg liegt ein Hochdruckgebiet. Aber es bleibt weiter kalt. Die Temperaturen erreichen im Schwarzwald minus 2 und am Bodensee plus 3 Grad. Und nun die weiteren Aussichten. Ja, man könnte jetzt auch abfahren Richtung Freiburg. Auf dem Schauinsland ein bisschen wandern. Schließlich ist heute Sonntag. Bei der Kälte? Das macht doch nichts, wenn die Sonne scheint. Und wenn man nachher in einer warmen Wirtschaft einkehren kann? Ja, am Bodensee ist auch schön, Herr Kriminaloberrat Finkbeiner. Aber nicht, wenn man arbeiten muss, Frau Kriminalhauptkommissarin Brändli. Sagt dir denn der Name Schlösser was? Hajo Schlösser, hajo. Man weiß nicht so recht, ist Fotograf oder Maler, aber seine Bilder sind in letzter Zeit richtige Hits. Verkaufen sich wie warme Wecken. Ein Star in der Kunstszene? Ja, sagen wir so. Er war auf dem besten Weg dazu. Die Konstanzer hätte das doch auch ohne uns machen können, oder? Ja, stimmt. Wenn nicht Rauschgift im Spiel wäre, womöglich sogar die Mafia. Da sind die Kollegen doch ein bisschen überfordert. Oh, vielleicht sind wir sie auch. Also bloß, weil neben der Leiche ein Dösle mit Kokain liegt, muss ja nicht gleich Mafia dahinter stecken. Was weiß man denn überhaupt? Ja, bis jetzt nicht viel. Bloß, dass das Zeug aus Palermo kommt und über die Schweiz irgendwo am Bodensee über die Grenze nach Deutschland eingeschleust wird. Und du meinst, ausgerechnet wir können da weiterhelfen? Nicht nur wir. Unser Präsident hat eine Ermittlergruppe mit Leuten von der Kriminaltechnik, vom Drogendezernat und von der organisierten Kriminalität eingesetzt. Ja, und warum brauchen die dann auch nur uns? Wir sollen halt in die Ecken schauen, in die sonst keiner guckt. Und aufgrund der Tatortanalyse ein Täterprofil erstellen. Das ist eine klar abgegrenzte Aufgabe. Verstehe, Herr Oberkriminalrat. Wir sind als Profiler gefragt. Profiler? Schwätzdeutsch, Mädle. Also gut, dann halt Mitarbeiter der operativen Fallanalyse. Musst du jetzt nicht abbiegen Richtung Radolfzell, Konstanz? Ja, so. Da ist ja echt was los. Typische Sache. Als wir in das Dorf kamen, da seien sie nur. Meine sehr geehrten Herren und Damen, liebe Freunde, ich bin froh, dass Sie so zahlreich gekommen sind, obwohl Sie alle die traurige Nachricht kennen. Ich habe mit Hajo Schlössers Frau Sabine telefoniert. Also Sabine war ganz meiner Meinung. Hajo hätte sicher auch gewollt, dass wir die Ausstellung eröffnen. Auch wenn das gerade mir sehr, sehr schwer fällt. Und so erkläre ich die Ausstellung ohne lange Vorreden für eröffnet. Was sind denn das für komische Bilder? Das ist eine ganz besondere Technik, weißt? Mehrfach Überblendungen in der Kamera. Aber alles bloß so junge Balletttänzerinnen. Die sind doch höchstens 16. Also ich weiß nicht. Das muss ja ein richtiger Eroto, wie heißt es nochmal? Ein Erotomane, Mensch. Ja, das meine ich, genau. Also erlauben Sie, dass ich Ihnen widerspreche, aber hier geht es überhaupt nicht um Sex oder um Erotik. Es geht hier ganz allein um Kunst. Ja, so. Xaver Finkbeiner, LKA Stuttgart, meine Kollegin Nina Brändle. Ach so, ja, verstehe. Ich bin Urs Bürgi. Der Künstler war mein bester Freund und ich bin ein leidenschaftlicher Sammler seiner Werke. Und jetzt? Ja, steigt Ihre Sammlung ganz schön im Wert. Also erlauben Sie mal, Hajo ist gerade 24 Stunden tot. 32, um genau zu sein. Wissen Sie, wo die Bilder fotografiert worden sind? Ja, natürlich. Hier in der Ballettschule Ulanova in Konstanz. Guck mal, dahinter ist das Mädle. Was für ein Mädle? Die ist gleich auf 3 Bilder von dem Schlösser. Ist vielleicht seine Muse. Die ist allerhöchstens 16. Warum starren uns die zwei Typen so an? Wer? Die Tussi und der Typ dort, die gerade erst gekommen sind. Das ist, weil du auf den Bildern bist, Schwesterchen. Wäre ja okay, wenn er dich nur fotografiert hätte. Hör auf, wenn uns jemand hört. Tag. Da seid ihr ja. Grüß Gott. Hier ist der Hauptkommissar Schneider. Wir kennen uns vom letzten Lehrgang in Göppingen. Und meine Kollegin, Frau Brändle. Also, was wissen wir? Das Opfer ist mit einer feinen Drahtschlinge erdrosselt worden. Dann muss der Täter aber ein nervenstarker Mensch gewesen sein. Meinen Sie? Furchtbar. Der Todeskampf. Da muss einer schon sehr kaltblütig, wütend, entschlossen oder auch krank sein, um so einen Mord durchzuziehen. Das ist also der Tatort. Schlösser ist hier vor dem Tisch gestanden. Der Täter ist vermutlich durch die Tür dort gekommen. Die andere führt in die Galerie und da war ja Frau Hassenkamp. So ist der Schlösser gestanden, sagen Sie. Ja, ist er von hinten erdrosselt worden? Ja. Er hat sich also nicht umgedreht? Nein. Ja, von hinten ist klar einfacher. Dann hat der Schlösser seinen Mörder entweder nicht gehört oder es war jemand, den er erwartet hat. Ah, Frau Ulanova. Ich habe Sie noch gar nicht begrüßen können. Eigentlich hatte ich gedacht, die Vernissage fällt aus. Nein, wir haben das anders entschieden. Nun ja, Pietät kann man nicht bei jedem Straßenhändler kaufen, sagt man bei uns. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Schönes Sprichwort eigentlich, ja? Wir haben auch ein schönes. Hochmut kommt vor dem Fall. Irina, was tust du denn hier? Wir haben eine Einladung von Schlösser. Lass bitte deine Schwester antworten, Piotr. Das ist ja wohl meine Privatsache. Wir sind hier nicht in Ihrer Ballettschule, Frau Ulanova. Also, Wir waren heute in Schlössers Atelier. Und da haben wir eine größere Menge Rauschgift gefunden. Weit mehr als für den Eigenbedarf nötig. Sie meinen, der hat damit gedealt? Nix gewiss, das weiß man nicht. Was weiß man denn überhaupt über den Schlösser? Naja, ein Großkotz halt. Teure Villa auf der Höri, teures Auto und ein Mordschlag bei der Weber. Ja, so. Auch bei den jungen Ballettmädle, die er da fotografiert hat? Das hier ist die Mordwaffe. Ziemlich dünner Draht. Wieso hat der Täter den einfach liegen lassen? Naja, er ist gestört worden. Die Frau Hassenkamp ist offenbar dazugekommen. Dann hat sie den Mörder gesehen. Nein, aber noch gehört, wie er abgehauen ist. An dem Draht ist übrigens zweierlei Blut. Das des Opfers und vermutlich stammt das andere vom Täter. Oder der Täterin. Frauen morden eigentlich anders, oder? Mit Gift, gell? Oder mit dem Föhn. Das sieht so aus, als hätte sich der Täter oder die Täterin mit dem dünnen Draht in den eigenen Finger geschnitten. Grüezi miteinander. Und? Herr Schneider, das ist der Herr Bürgi aus Romanshorn. Romanshorn? Wir wissen noch nichts, Herr Bürgi. Und wenn wir was wüssten... Bürgi. Den Namen kenne ich doch irgendwoher. Bürgi ist ein häufiger Name bei uns in der Schweiz. Wissen Sie, ich war sehr gut befreundet mit dem Herrn Schlösser. Da werden Sie ja verstehen. Sie handeln mit Kunst? Nein, ich bin Sammler. Und sonst? Geschäftsmann halt. Der Hajo und ich, das waren zwei Welten, Kunst und Kommerz. Aber gerade deshalb waren wir ja so eng befreundet. Obwohl, manches hatten wir auch gemeinsam. Nämlich? Ja, sagen wir mal, die Lust am Erfolg. Ja, so. Und wie äußert sich die? Man muss einen Traum haben, einen großen Traum. Realisten treten auf der Stelle. Mit jemand, der immer auf der Stelle tritt, können sie höchstens Sauerkraut produzieren, oder? Haben Sie irgendeine Vorstellung, Herr Bürgi, wer Ihren Freund umgebracht haben könnte? Nein, dann hätte ich es Ihnen ja gleich gesagt. Haben Sie gewusst, dass er mit Rauschgift zu tun hatte? Nein. Der Hajo? Nie im Leben. Eigentlich wissen wir nur, dass er hier drin kurz vor seinem Tod noch eine Linie Kokain gezogen hat. Der Hajo? Ausgeschlossen. Ja, also gut, ich gehe dann mal wieder rüber zur Vernissage. Wo ist die Villa von dem Schlösser? Auf der Höri, in Horn, direkt am Wasser. Hat es jetzt heute Nacht noch sein müssen? Es ist gerade mal 22:30. Und was man in der ersten 48 Stunden nach dem Mord nicht aufklärt, zieht sich meistens ewig hin, gell? Eben. Boah, ist es kalt. Alles gefroren. 1963 war um die Zeit der ganze See zugefroren. Ach komm. Ja, ich war drauf am Eis. Ja, der Ritt über den Bodensee. Da war ich noch Mensch. Da konnte ich sein. Guck dir mal die Wahnsinnsvilla da an. Von sowas kann unser eins nur träumen. Na, sei froh. Wenn sie dir gehören wird, möchte sie ja unterhalten. Alles dunkel da drin. Ich hab den Schlüssel. Wie? Vom Schneider? Ja, wohnt die Frau Schlösser denn immer hier? Der Schneider sagt, die sind schon lange nicht mehr zusammen. Machst du mal Licht? Nix. Wie nix? Hat kein Strom. Psst. Was war das? Da ist doch jemand. Oben muss das Atelier sein. Hast du es gesehen? Nein. Was? Das war doch ein Lichtstrahl von einer Taschenlampe. Ja, so. Halt! Bleiben Sie stehen. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Wir sind von der Polizei. Die Polizei war doch schon da. Können Sie sich ausweisen? Ja, sicher. Leuchten Sie mal. Und was machen Sie hier? Ich bin hier zu Hause. Zumindest war ich das lange Zeit. Ach, da sind Sie die Frau Schlösser? Ja. Und warum machen Sie dann kein Licht? Es ging nicht. Vielleicht hat er seine Stromrechnung nicht zahlt. Ich weiß es nicht. Kann ich mal Ihre Taschenlampe haben? Danke. Ich bin gleich wieder da. Was haben Sie denn gesucht, Frau Schlösser? Papiere. Dinge, die uns betreffen. Ich war schließlich immer noch mit ihm verheiratet. Und hätte es nicht Zeit gehabt bis morgen? Nein. Wann sind Sie denn hergekommen, Frau Schlösser? Vor einer knappen Stunde vielleicht. Also so um 9:30 rum. Finkbeiner. Ja, die Axt im Haus. Was meinst du? Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Kennst du nicht? Mach heute, Jenny, zieh die Nauen ein. Schau vorwärts, Werner, nicht hinter dich. Der gute Mann denkt an sich selbst zuletzt. Es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Finkbeiner, was war denn jetzt? Die Hauptsicherung war ausgeschaltet. Jetzt kann man sich wenigstens in die Augen schauen, gell, Frau Schlösser? Haben Sie denn gefunden, was Sie gesucht haben? Nein. Ein Testament zum Beispiel? Ich habe nichts gefunden. Aber ich habe etwas entdeckt. Kommen Sie doch mal mit. Frau Bürki? Sie trainieren noch? So spät am Abend? Ich muss. Sonst verliere ich den Anschluss. Je älter der Tänzer, desto härter das Training. Alle Achtung. Und was führt Sie so spät noch hierher? Irina Pavlova. Ich wollte Sie fragen. Was wissen Sie von der Beziehung zwischen dieser russischen Lolita und meinem Mann? Irina ist meine Schülerin. Aber ich bin nicht ihre Gouvernante. Überhaupt mische ich mich nie in Beziehungen anderer ein. Ich habe mich auch nie für die Ihre zu Herrn Schlösser interessiert. Da, die leeren Flächen. Da haben überall Bilder gehangen. Die werden in der Galerie bei der Ausstellung sein. Nein, nein. Da sind ja doch nur seine Lolitas. Stimmt. Lauter Bilder von Ballettmädle. Hier hingen ganz andere Bilder. Die hat er vor 4 Jahren in der Toskana gemacht. Und er hat sich immer geweigert, auch nur eins davon zu verkaufen. Obwohl man ihm immense Preise dafür geboten hat. Wer hat ihm die geboten? Der Herr Bürgi? Ach, Sie kennen Bürgi? Ja, der auch. Also verstehe ich das jetzt recht? Sie meinen, diese Toskana-Bilder sind gestohlen worden? Ja, was denn sonst? Dabei waren sie erst seit ein paar Tagen wieder hier. Und wo waren sie davor? Auf einer Ausstellung in Sizilien, in der Galleria Arte in Palermo. Ihr Mann hat also erst vor kurzer Zeit angefangen, Ballett-Elevine zu fotografieren. Sie werden es ja sowieso erfahren. Er hatte bis vor einiger Zeit ein Verhältnis mit Irina Pavlova. Klingt auch nicht gerade wie aus dem Ländle. Nein, sie ist Russin, genau wie ihre Lehrerin, die Ulanova. Wie alt ist das Mädle? 16, 17. Hat er denn die Affäre beendet? Ich weiß nicht, ob er sie beendet hat. Jedenfalls war sie vorbei. Ist er dann wieder zu Ihnen zurückgekommen? Weder zu mir noch... Ja? Lass mir das. Schließlich hatte ich auch sehr gute Zeiten mit meinem Mann. Grusig schön. Ein herrlicher Morgen. Schau dir den Raureif an. Die Büsche und die Bäume sind wie überzuckert. Aber die Weihnachtsmusik müsste ja nicht auch noch sein. Hat du, gestern war der erste Advent. Aber wenn ich mir jetzt 4 Wochen lang das Gedudel anhören muss. Ist das nicht schön? Wenn die Sonne so scheint, ist der See blau wie die Südsee. Du warst schon mal in der Südsee? Also gut, da sage ich halt wieder Lago Maggiore. Ja. Ich hätte gern noch ein Kännchen Kaffee, bitte. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir die Musik ausmachen könnt. Hast du nicht einmal erzählt, dass du als Kind zum Ballett wolltest? Nein, das habe ich nie erzählt. Woher weißt denn du das? Das sind die Begabungen eines Fallanalytikers, ne? Oder Profilers. Ach, verheb's. Wahrscheinlich habe ich es dir doch einmal erzählt. Jedenfalls gehst du in die Ballettschule. Wie heißt die? Ulanova. Und ich kümmere mich um die Kunstszene. Hast du früher nicht einmal Maler oder Bildhauer werden wollen? Retourkutschen fahren nur montags. Also wenn gestern der erste Advent war, was ist dann heute? Achtung, erste Position. Demi-plié, grand plié, relevé. Mehr Engagement, meine Damen. Tanzen ist Leidenschaft. Port de bras, développé. Grüß Gott, Frau Ulanova? Ja, was wollen Sie? Kriminalhauptkommissarin Brendle, LKA Stuttgart. Und? Kann ich Ihnen kurz ein paar Fragen stellen, Frau Ulanova? Kommen Sie in mein Büro. Kinder, ihr übt an der Stange weiter. Klein, aber fein. Wir müssen überall sparen. Das Foto da auf dem Schreibtisch, den Mann kenne ich. Herr Birge ist ein guter Freund. Es gab Zeiten, da hat er meine Ballettschule großzügig unterstützt. Und wie standet sie zu Hajo Schlösser? Er hat hier fotografiert. Mehr nicht. Nein. Gut, dann würde ich jetzt gern mal Irina Pavlova sprechen. Irina ist sehr weit für ihr Alter. Sie ist mit ihren 16 Jahren im Grunde eine erwachsene Frau. Also das hindert mich jetzt nicht daran, das Mädel sprechen zu wollen, Frau Ulanova. In 20 Minuten. Dann ist die Stunde vorbei. Darf ich denn bei Ihnen im Unterricht ein bisschen zugucken? Solange Sie nicht stören. Ja, dann sollte ich vorher kurz noch mal wohin. Den Gang lang und dann rechts. Siebzehn rote Punkte. 17 Bilder verkauft, das ist Rekord. Ein toter Künstler ist nun mal mehr wert als ein Lebender. Kommt ja nichts nach, gell? Oh, was ein Kampf. Wo kommen Sie denn plötzlich her? Direkt von der Straße. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Mein Gott, wenn's schnell geht. Auch wenn's langsam geht. Wie kommen Sie eigentlich zur Polizei? Bitte? Naja, Sie sehen gut aus. Danke. Wirken einigermaßen intelligent. Und diese Wimpern, da kann man als Frau ja nur neidisch werden. Schlösser war ein Weiberer, stimmt's? Was bitte? Ein Womanizer, wenn Sie das besser verstehen. Zuletzt hatte er eine Ballettschülerin als Geliebte. Aber auch davor hat er seine Frau schon nach Strich und Faden betrogen. Für mich war er nur als Maler interessant. Ich hab es, da hätten meine Schweizer Kollegen sagen. Ich kenne Galeristinnen und ich kenne Maler. Also? Na, Hajo hat die Frauen geliebt. Nicht eine Frau eben, sondern die Frauen. Mhm. Sie auch? Ich mache mir nichts aus Männern. Deshalb hat es ja zwischen uns geschäftlich so gut funktioniert. Ach so. Aber diese kleine Irina? Die russische Lolita. Ja, auf den ersten Blick unschuldig und naiv, aber das ist alles schon Raffinesse bei ihr. Und dieser wunderschöne Körper. Und Frau Ulanova? Ich meine, hätte die nicht viel besser zu dem Schlösser gepasst? Das war schnell zu Ende. Ich glaube, was die Ulanova einem Mann abverlangt, konnte nicht mal Hajo leisten. Ja, so. Na und, weiter? Ja, richtig wie ein Schwein hat er sich gegenüber Beate Bürgi benommen. Ja, die Frau dieses reichen Kunstsammlers. Der hat aber gesagt, er sei Schlössers bester Freund gewesen. War er auch. Bürgi hing mit einer wahren Affenliebe an Schlösser. Aber dann ist ein Video im Internet aufgetaucht. Wollen Sie es sehen? Ja, warum nicht? Aber wenn Sie mir vielleicht erst erzählen täten, was drauf ist. Es sind die intimsten und wildesten Sexszenen, die Sie sich vorstellen können. Ja, also mein Vorstellungsvermögen ist da begrenzt. Jedenfalls kannten die beiden keine Tabus. Beate Bürgi und Hajo Schlösser, meinen Sie? Ja, natürlich. Naja, was ist jetzt daran natürlich? Wer hat das Video ins Netz gestellt? Schlösser selbst. Was? Auch eine Art, eine Affäre zu beenden. Wie spät ist es? Kurz nach 3. Ich muss vor 4 Uhr bei meiner Bank sein. Irina, das ist Frau Brändle vom Landeskriminalamt. Hallo. Du warst Hajo Schlössers Geliebte. Ich bin in der 11. Klasse, wir werden gesiezt. Gut, Frau Pavlova, Sie waren Hajo Schlössers Geliebte. Und was geht Sie das an? Ich ermittle im Mordfall Schlösser, da geht mich alles was an. Heißt das, ich muss mit der reden, Frau Ulanova? Du musst nicht, Sie müssen nicht, wenn Sie sich dadurch selbst belasten. Belasten? Ich? Wo waren Sie vorgestern Abend gegen 18 Uhr? Keine Ahnung. Denk nach, Irina, bitte. Zu Hause. Und wer kann das bestätigen? Meine Eltern natürlich und mein Bruder Piotr. War das alles? Erstmal ja. Ciao. Weißt du, was ich mir denke? Das weiß man bei dir doch nie. Wenn sich alle Frauen zusammengetan hätten, wo der Schlösser Schaufel behandelt hat, da könnte es ein wunderbarer Kollektivmord gewesen sein. Wann zieht schon mal alle Frauen an einem Draht, an dem dünnen noch dazu? Oh, jetzt, Nina. Sei so gut. Aber wenn, dann machen sie einen kurzen Prozess. Der Fisch ist übrigens eine wirklich gute Empfehlung gewesen. Ein Fällchen aus dem Bodensee, vor 2 Stunden gefangen, hat der Wirt behauptet. Der Schlösser hat was mit der Beate Bürgi gehabt, mit der kleinen Irina Pavlova. Kurzfristig mit der Ulanova. Die ist eine imponierende Erscheinung. Die Ulanova? Von der wärst du auch beeindruckt. Fast so groß wie du, gärtenschlank, kein Gramm Fett am Leib und dann dieses Outfit. Wie meinst du das? Schwarzer Stretchanzug, glänzend, ganz eng anliegend, wie eine zweite Haut. Lila Paspeln an Ärmeln und am Ausschnitt und an den Stulpen von ihrer langen Handschuhe. Vielleicht gehe ich da doch auch einmal vorbei. Aber dass die alle mitgemacht haben, ich meine, so schön war der Schlösser dann auch wieder nicht. Ja, so ist es halt. Wenn einer fast alle gehabt hat, fragen sich die, wo noch übrig sind. Warum hat er es eigentlich nie bei mir probiert? Bin ich so unattraktiv? Und schon sind sie bereit. Was du alles weißt. Gehört alles zum Job des Profilers. Oh, jetzt brauche ich einen Schnaps. Herr Wirt, ich hätte gern Ziehbärtle. Kommt sofort. Für mich, Tito. Das haben wir nicht. Dann nehme ich auch ein Ziehbärtle. Wir haben jetzt also folgende Verdächtige. Frau Bürgi wegen dem Video. Herr Bürgi taucht wegen dem Video. Frau Schlösser sowieso. Die kleine Pavlova. Frau Hasenkamp eher weniger. Warum? Und vielleicht gehört die gerade zu denen, die er nicht hat haben wollen? Nein, die ist lesbisch. Ja, dann. Komm, nein, du holst ja noch einen Tod. Ach was. Die frische Winterluft tut gut. Eine richtige Schnapsidee war das, am frühen Morgen schon mit dem Schiff zu fahren und das bei den Temperaturen. Ist doch schön hier draußen. Die Lichter am Ufer, wie eine schimmernde Perlenkette. Schön schon. Aber dafür frieren wir doch nicht den Arsch ab. Sind ja bloß noch ein paar Minuten bis Romanshorn. Dauert auch nicht länger als mit dem Auto. Und ist weniger glatt. Kommt trotzdem nein, drin ist es warm. Aber da machen sie diese Adventsmusik. Haben denn die Schweizer Kollegen was rausgelassen? Die sind sehr kooperativ gewesen. Was man von denen ja sonst nicht immer sagen kann. Urs Bürgi ist bei der Zürcher Polizei kein Unbekannter. Ah ja? Zwar haben sie ihm nie nachweisen können, dass er Kontakte zu Mafia-Organisationen in Italien und Russland hat, aber die Kollegen hegen den Verdacht, dass er im großen Stil Geld gewaschen hat. Weil niemand kann sich erklären, wie der sonst zu seinem immensen Reichtum gekommen sein soll. Mit Rauschgift zum Beispiel. Ach komm, gang mal weg. Schlösser war Bürgis bester Freund. In seinem Atelier haben unsere Konstanzer Kollegen über 1 Kilo Koks gefunden. Vielleicht liegt da überhaupt der Schlüssel zu dem Mord. Ach so. Aber die Schweizer haben dem Bürgi nie was nachweisen können. Vielleicht hätten sie einfach warten wollen, bis wir 2 kommen. Der Bürgi wohnt aber auch nicht schlechter als der Schlösser. Vor allem, der hat noch was davon. Da drüben ist ein normales Haus. Das ist ein Pferdestall. was man halt so hat als Schweizer Multimillionär. Meinst du, der bewohnt das alles hier ganz allein? Seine Frau hat ihn wohl verlassen. Aber so einer hat ja Dienstpersonal. Da rührt sich nix. Wenn man sich halt nicht anmeldet. Hast du das gehört? Das war in dem Stall. Die Viecher sind unruhig. Wir gucken mal nach. Warte, ich komm mit. Gütiger Gott. Also, da kommen wir zu spät. Oh, furchtbar. Mit dem Gesicht im Pferdemist und überall Blut. Schau dir seinen Hals an. Kommt dir das nicht bekannt vor? Er ist also genau so ermordet worden wie der Schlösser. Aber diesmal hat's die Halsschlagader durchtrennt. Wahrscheinlich hat ihn der Täter wieder von hinten überrascht. Du, rufst du die Schweizer Kollegen an? Ich muss geschwind ins Eck. Mir lupft's. Ist ja scheiße kalt. Ja, jetzt wäre ein Auto echt besser. Das schaffen wir auch noch. Los, komm. Meinst du, die lassen dich rein da in den Disco-Schuppen? Kein Problem, Brüderchen. Und wenn dich jemand bei der Ulanova verpetzt? Du weißt ganz genau, die hast nichts mehr als das Disco-Gehopse. Wenn du nicht mit rein willst, gehe ich dann alleine. Okay. Ist schließlich mein Job, auf dich aufzupassen. Ja, wie das genau passiert ist, muss die Gerichtsmedizin klären, oder? Ganz recht, Kollege Stüblin. Warum haben jetzt ausgerechnet Sie den toten Herrn Bürger gefunden? Wir wollten ihn vernehmen. Ja, war. Hier, in der Schweiz. Nicht vernehmen, nur etwas fragen. Rabis, Sie hätten die Kantonspolizei Thurgau mindestens informieren müssen. Sie haben recht, aber... Aber was? Sie waren am Telefon so kooperativ? Ja, am Telefon. Oder waren Sie nicht auf unserem Territorium? Ah, meine Leute sind da. Die Kollegen vom Rauschgift samt ihren Hunden. Also doch. Man kann ja nie wissen. Wegen Moletta und Schwabrecht. Bitte was? Manchmal hat auch ein Deutscher recht. Zuerst suchen dort Stell. Gründloch bitte. Und die Position vom Toten wird nicht verändert. Jetzt fängt's auch nur an zum Schneien. Dann wird's wenigstens nicht so kalt, wie wenn der Himmel klar wäre heute Nacht, oder? Herr Kollege Stüblin, Sie haben mir am Telefon gesagt... Nicht ich. Das war mein Kollege Stuberbühler. Also, der hat mir gesagt, Sie hätten den Bürgi schon länger im Verdacht. Nichts ist schlimmer für unser Reinen, als wenn es einen Verdacht gibt und man kann ihn nicht beweisen, oder? Genau. Die Konstanzer Kollegen haben übrigens bei Hajo Schlösser, Bürgis bestem Freund, Rauschmittel in größeren Mengen entdeckt. Was Sie nicht sagen. Könnte es sein, dass wir es hier doch mit dem internationalen Fall zu tun haben? Sie denken an das organisierte Verbrechen. Gab es bei Ihnen nicht schon mal den Verdacht, Bürgi habe mit der Mafia zu tun? Man denkt halt immer an alles Mögliche. Könnte es sein, dass die Mafia nacheinander zwei Mitwisser aus dem Weg räumt hat? Vielleicht ist ja auch alles viel simpler. Schlösser hat so viel über Bürgi gewusst und Bürgi hat ihn umgebracht. Und jetzt hat jemand Schlösser gerecht, meinen Sie? Ja, vielleicht geht die Fantasie mit mir durch. Okay, Sie sind doch Schweizer. Ja, und? Aber wenn der Bürgi den Schlösser ermordet hätte, könnten wir das ja beweisen. So, wie denn? An dem Draht, mit dem Schlösser erdrosselt worden ist, waren Blutreste vom Täter. Ein einfacher Blutvergleich hätte ja genügen. Ja, dann tun wir dem mal geschwind in die Wege leiten. Ja, geschwind ist gut. Da kommt übrigens Frau Bürgi. Haben Sie etwas dagegen, wenn wir zuerst mit ihr reden? Im Prinzip schon. Aber? Wenn Sie ihr die Todesnachricht überbringen. Machen wir. Machst du, Xaver. Sie heißen wirklich Xaver? Ja. So lange, wie ich denken kann. Dann sind Sie alle Mann. Ja, hört man das nicht. Xaver, ich warte hier auf dich, okay? Fast ein Schweizer. Sympathischer Kollege, oder? Er kommt aus der Lörracher Gegend. Aber wenn du dich erst mal dran gewöhnt hast. Frau Bürgi, Ja? Kriminaloberrat Finkbeinau vom Landeskriminalamt Stuttgart. Stuttgart? Wir kooperieren mit unseren Schweizer Kollegen. Aha. Und? Ich muss Ihnen eine bedauerliche Mitteilung machen. Ist er also wirklich tot? Sie wissen? Also, ich meine, woher? Vor einer Stunde hat mich jemand angerufen. Wer? Eine Frau? Sie hat gesagt... Die Frau hat Ihnen gesagt, dass Ihr Mann tot ist? Das Schwein ist... Sie hat gesagt, das Schwein ist... ist... krepiert. Und dann hat sie noch gesagt... Freuen Sie sich. Haben Sie die Stimme erkannt? Darauf habe ich in dem Moment doch nicht geachtet. Aber jetzt, wenn Sie sich daran erinnern? Nein. Frau Bürgi, eines interessiert mich jetzt doch. Waren Sie denn noch mit Ihrem Mann zusammen? Sie kennen die Geschichte? Ich meine, mit Hajo Schlösser? Ich habe seitdem meine eigene Wohnung in Zürich. Aber erst am Samstag hat mich der Urs besucht und wir haben uns ausgesprochen. Samstag? Wann genau? Er ist am Nachmittag gekommen. Wir waren dann in der Kronenhalle essen und er ist über Nacht da geblieben. Sonntag musste er zurück, wegen der Ausstellungseröffnung in der Galerie Hasenkamp. Er war also am Samstagabend bei Ihnen? Ja. Er hat mir verziehen. Den ganzen Samstagabend. Ein sauberes Alibi. Kollege Finkbeiner. Gott sei Stüblin, nicht so forsch. Jetzt schauen Sie mal, was meine Leute da hinten im Stall gefunden haben. Wo genau? Unter der Streu von dem Hengst dort. In einer Futterkrippe. Und alles ist genauso gewesen, wie es Ihnen der Engel gesagt hat. Nein. Der Hengst ist auf einem Lattenrost gestanden. Drüber dick Stroh, aber unter dem Lattenrost, da war das Zeug. Der Hund da hat's gleich gerochen. Hat sie der Hektor denn reingelassen? Wer ist Hektor? Der Hengst? Der lässt außer meinem Mann keinen an sich ran. Mein Kollege Stuberbürler ist der geborene Pferdeflüsterer. Er hat den Hektor in die große Box ganz hinten geführt. Mein lieber Scholli. Ich glaube sogar, wir können das Zeug zuordnen. Wie zuordnen? Seinem Lieferanten aus Palermo. Unser Rauschgiftdezernat hat erst vor 14 Tagen ein Nest ausgehoben. Und da haben wir 20 Kilo Kokain und 15 Kilo Heroin sichergestellt. In genau solchen flachen, schwarzen Plastikverpackungen. Palermo? Aber warte mal. Hat der Schlösser nicht die Bilder, die letzte Nacht gestohlen worden sind, in Palermo ausgestellt? Da war mein Mann dabei. In Palermo? Ja. Wie sie dann zurückgekommen sind, da ist das dann alles passiert. Was ist da passiert? Sie meinen die Geschichte mit dem Video. Ich habe Hajo noch zur Rede gestellt. Na und? Ich habe zu ihm gesagt, ich habe ein Recht darauf zu erfahren, warum du dich so hundsgemein verhältst. Warum stellst du mich so bloß? Und nicht nur mich, sondern auch Urs. Aber hat nur gelacht. Für ihn gäbe es wichtigere Dinge als die Liebe. Da täuscht er sich. Ja, so. Er hat gesagt, Urs, also mein Mann, habe ihn verraten. Er habe ihn um ein Vermögen betrogen. Und genau das habe er ihm heimgezahlt. Mit dem Video? Dabei ging es doch um mich. Er hat dann noch viel mehr gesagt, aber ich habe ihm nicht mehr zugehört. Danach habe ich ihn nicht mehr wiedergesehen. Den Blutvergleich brauchen wir übrigens nicht mehr, Stüblin. Und warum nicht? Zur Tatzeit war Bürg in Zürich. Wir müssen hier nochmal alles durchsuchen. Wir müssen die Toskana-Bilder finden, die der Schlösser in Palermo ausgestellt hat. Hat es ihn garantiert die, die in seiner Villa gestohlen worden sind? Dann könnten Sie ja hier irgendwo im Bürgisheim anwesend sein. Ihre Kollegen sind doch so gut im Finden, Kollege Stüblin. Willst du dich immer weiter abhärten, oder was? Das ist doch gar nicht so kalt. Ach, dann willst du den Glühwein hier gar nicht. Ich bin im Dienst, ich trinke nichts. Ein Glühwein? Na, saugut. Das ist ja wie Weihnachten. Bloß nicht so feierlich. Der Hajo Schlösser hat das Kokain in den Bildern versteckt und zusammen mit dem Bürgi über alle Grenzen transportiert. Die Kriminaltechnik hat mehr als genügend Hinweise drauf gefunden. Dass da der Zoll nicht dahinter gekommen ist? Wer prüft schon Kunstwerke auf Risiken und Nebenwirkungen? Bei den Schweizern könnte man sich das schon vorstellen. Ist nicht auch ein Schluck. Der Glühwein wärmt prima. Also gut. Her damit. Aber lass mal was drin. Die Bilder hat der Bürgi alle auf seiner Yacht versteckt, Kate. Hübsch gestapelt zwischen Kombüse und Klo. Ja. Und? Hat der Schlösser die Bilder dann mitsamt dem Stoff daheim an die Wand gehängt? Wenn es stimmt, dass er den Bürgi hat erpressen wollen, hat er das Zeug vielleicht tatsächlich zurückgehalten, um an sein Geld zu kommen. Und dafür hat der Bürgi ihn erdrosselt? Ja, das könnte bloß stimmen, wenn ihm seine Frau ein falsches Alibi gegeben hätte. Die sagt doch, er sei zur fraglichen Zeit bei ihr in Zürich gewesen. Aber auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass Bürgi sich die Bilder nach Schlössers Tod geholt hat. Die Rauschgiftpäckle hat er dann rausgenommen und in der Pferdebox versteckt. Es könnte schon alles sein, bloß... Was, bloß? Nach dem großen Mafia-Coup sieht das nicht aus. Ja, so. Und unsere Oberen, eine halbe Hundertschaft Rauschgiftfahnder aus 3 Ländern in Alarm versetzt. Dabei hätte es bloß uns 2 gebraucht. Und den Kollegen Stüblin von der Kantonspolizei Thurgau. Aber wir werden jetzt nicht größer wahnsinnig, oder? Ja, bestimmt nicht. Aber zumal ja die Morde noch lange nicht aufgeklärt sind. Das ist aber nimmer unsere Baustelle. Nein. Obwohl, wenn wir schon mal da sind. Aber für heute ist erst mal Feierabend. Ein Psychle noch. Rücken gerade. Konzentration. Und jetzt. Поехали. Développé. Und 1. Und rest. 2. 3. Rest. 2. Welche ist jetzt die Irina? Die 2. da von rechts. Ja. War die nicht schon bei der Vernissage dabei? Doch, die war da. Na, irgendwie kann man den Schlösser schon verstehen. Alter Sack. Und 1. Und 1. Und was sagst du, Chefin? Naja, so, dieser Anzug. Was ist denn los heute? Dann dieser straffe, züchtige Knoten im Nacken. Diese Handschuhe, lang und eng. Sind die aus Latex? Satin. Latex tragen eher Politikerinnen aus Fürth oder Nürnberg. Also ich kenne solche Handschuhe nur von Metzgereifachverkäuferinnen. Das ist Satin. Mensch, Finkbeiner. Und wer ist der junge Mann dort? Der war doch am Sonntag auch da. Frag ihn. Was wollen Sie von mir? Wie alt sind Sie, Piotr? 19, bald 20. Warum? Begleiten Sie Ihre Schwester öfter zum Tanztraining? Ich passe auf ihn auf, okay? Was ist so falsch daran? Nichts. Aber warum müssen Sie aufpassen? Ihr Schlösser ist tot. Es gibt nicht nur Schlösser. Ja, so. Und wen gibt's noch? Den Mann aus Romanshorn. Ein Freund von Schlösser. Der Urs Bürgi. Wie kommen Sie darauf, dass der was mit Ihrer Schwester vorhat? Der zahlt genauso dafür wie der Schlösser. Ihre Schwester lässt sich dafür bezahlen. Nicht meine Schwester. Meine Mutter. Sie sagt, Irina tut das so oder so. Wo ist denn ihr Vater? Schon lange abgehauen. Wir sind arm. Und wie wollen Sie Ihre Schwester daran hindern, mit Männern gegen Geld zu schlafen? Ich will sie nicht hindern. Ich sorge dafür, dass die Männer bezahlen. Ja, so. Bei uns nennt man sowas einen Zuhälter. Ja, und? Und wenn einer nur nicht bezahlt? Ich bin stark. Ich lasse mir das nicht mehr bieten. Verlassen Sie sofort meine Schule. Ich habe ihr klargemacht, dass in einem Mordfall... Ah, in zwei Mordfällen. Trotzdem. Zwei Mordfälle? Ja, Piotr. Heute Nacht wurde Urs Bürgi umgebracht. Wenn er also nicht schon bezahlt hat... Bezahlt? Wofür? Ich nehme an, Sie wissen das. Irina sollte Bürgis Geliebte werden, wenn sie es nicht schon war. Ich habe mit all dem nichts zu tun. Und jetzt verlassen Sie bitte meine Schule, ja? Ja, fängt meiner hier. Kollege Schneider. Warten Sie, ich gehe nur schnell nach draußen. Frau Ulanova, habe ich nicht eben gerade gesagt, es gäbe zwei Morde? Sie haben überhaupt nicht reagiert. Sie haben nur gesagt, trotzdem. Der Piotr, der hat sofort gefragt, zwei Mordfälle. Und ihm habe ich erklärt, was passiert ist. Bei Ihnen hatte ich den Eindruck, dass Sie längst Bescheid wissen. Das ist blanker Unsinn. Immerhin war Bürgin Freund von Ihnen. Ein bisschen entsetzter hätten Sie da schon reagieren können. Vorgestern haben Sie mir noch gesagt, er würde Ihnen jederzeit helfen, wenn Sie in Not geraten. Und so in Not wie jetzt waren Sie wohl noch nie. Ich verstehe kein Wort. Also ich erkläre es Ihnen gern. Mich hat gerade mein Konstanzer Kollege Schneider angerufen. Die Bankauskunft besagt, dass Sie schon seit Wochen total pleite sind, Frau Ulanova. Und jetzt steht Zwangsversteigerung an. Der Banker habe sich vertäuschen lassen bis gestern. Da sollte eine große Zahlung eingehen und Sie haben ihm sogar mitgeteilt, von wem? Urs Bürgi? Sie haben dem Bankangestellten gesagt, Sie, Frau Ulanova, seien selbst dabei gewesen, wie der Bürgi die Überweisung ausgeschrieben habe. 100.000 Euro. Der Bankmensch hat Ihnen geglaubt, weil Bürgi Ihnen früher schon mal ausgeholfen habe, wenn auch nicht mit so einer Summe. Für was zahlt der Bürgi 100.000 Euro? Der kann sich doch ausrechnen, dass er den nie wieder sieht. Umsonst hat er das bestimmt nicht gemacht. Umsonst ist nur eben der... nicht. Umsonst ist der Tod nicht, wenn's ein Mord ist. Frau Ulanova, würden Sie bitte mal Ihre Handschuhe ausziehen? Wo es doch so warm ist hier drin. Bitte. Ich möchte keine Gewalt anwenden müssen. Diese Wunde an Ihrem rechten Zeigefinger. Ich habe mich geschnitten. An einem sehr dünnen Draht, nehme ich an. Wie bitte? An dem Draht, mit dem Herr Schlösser erdrosselt wurde, sind Blutspuren des Täters bzw. der Täterin. Sie sind eine kräftige, durchtrainierte Frau. Urs Bürgi wollte Schlösser umbringen, aber er wollte es nicht selber tun. Er hat Sie dafür gekauft. Vielleicht hatten Sie ja sowieso noch eine Rechnung mit Schlösser offen. Mein Gott, was sind das für Hirngespinste? Hat Bürgi vor Ihren Augen die Überweisung ausgeschrieben? Und sobald Sie Ihre Gegenleistung erbracht hatten, nämlich die Ermordung Schlössers, hat er die Zahlung storniert? Denken Sie doch, was Sie wollen. Wir denken, was wir müssen. Wollen Sie nicht ein Geständnis ablegen, Frau Ulanova? Was soll ich gestehen? Den Schwachsinn, den Sie sich da zusammenreimen. Wieso hätte denn ausgerechnet ich Schlösser umbringen sollen? Um Bürgin Gefallen zu tun und um endlich ohne Geldsorgen leben zu können. Außerdem haben Sie Schlösser dafür gehasst, dass er Ihre Schülerin missbraucht hat. Und der Mord an Bürgi war dann die Folgetat. Und wie wollen Sie das alles beweisen? Haben wir schon. Ja, so? Ich war doch gestern bei Ihnen. Ich habe ein Pflaster von Ihrem Finger mitgenommen. Das lag am Waschbecken im Papierkorb. Der DNA-Test ergibt, Ihr Blut passt zu dem Blut am Tatort. Schlösser. Schlösser war ein widerliches Schwein. Sowieso. Und Bürgi? Ich sage nichts mehr. Er hat vor Ihren Augen die Überweisung ausgeschrieben. Und sobald Sie Ihre Gegenleistung erbracht hatten, nämlich die Ermordung Schlössers, hat er die Zahlung storniert. Ja, ja, ja. Er hat mich betrogen. Er hat alle meine Hoffnungen zerstört. Mein ganzes Leben. Sie können das nicht verstehen. Doch. Schon, Frau Ulanova. Kollegin Brändle. Was? So eine DNA-Analyse kriegt man die neuerdings in 2 Tage? Nein, die kommt erst nächste Woche. Aber wir brauchen sie ja gar nicht mehr. Ach so. Schlössers Geheimnis. Oder Frauen morden anders. Kriminalhörspiel von Felix Hubi. Es sprachen Xaver Finkbeiner, Uli Jäggi, Nina Brändle, Caroline Eichhorn, Flora Hassenkamp, Sibylle Nicolai, Hajo Schlösser, Martin Engler, Sabine Schlösser, Birgit Bücker, Schneider, Christian Rotholz, Urs Bürgi, Martin Hug, Ulanova, Maria Torgewski, sowie Katrin Angerer, Urs Bosshardt, Ilja Plättner und Eva Scheurer. Ton und Technik Dietmar Rötzel und Markus Krohl. Regieassistenz Benno Schur. Dramaturgie Uta Maria Heim. Komposition Peter Keitzer. Regie Robert Schön. Produktion Südwestrundfunk 2009 für den ARD-Radio-Tatort.